eine Erinnerung zurücklassen. Oder einfach gehen. Verwelkte Blumen in den Händen. Tamara Bunke, Tochter deutscher Kommunisten. Geboren am Rio de la Plata. Erzogen in Lenins Lehre. Im Land zwischen Elbe und Oder. Gefallen am Rio Grande. Für Lateinamerikas Freiheit. Wird mein Name eines Tages ausgelöscht sein? Wird keine Spur von mir auf dieser Erde bleiben? Immer dort sein, wo es brennt. Das Leben der Agentin Tamara Bunke. Feature von Ursula Voss. Sie soll bei der Geburt langes schwarzes Haar gehabt haben und bräunliche Haut und blaue Augen. Sie habe beinahe 4 Kilo gewogen, erzählt die Mutter noch in hohem Alter stolz. Stolz? Ja, sehr stolz sogar. Als seien Gewicht, Augenfarbe und Haarpracht schon untrügliche Zeichen für das besondere, das außergewöhnliche Leben, das ihre Tochter führen sollte. Mit 7 Monaten habe sie Mama gesagt und zur Puppe Kuka, meine Süße. Sie sei sehr lebhaft gewesen als Kind und sehr musikalisch und sportlich talentiert. Schon mit 3 Jahren sei sie geritten. Mit 12 habe sie bei sportlichen Wettkämpfen Urkunden angehäuft. Siegerin im 75-Meter-Lauf, Siegerin im Weitsprung, Siegerin im Ballweitwurf. Sie wollte, wie Sportfreundinnen sich erinnern, schon als Kind immer die Beste sein, immer den Ton angeben. Selbst ihren Bruder Olaf, 2 Jahre älter, habe sie herumkommandiert. Sie sei außerordentlich selbstbewusst aufgetreten. Sind das die Bausteine für ein Leben als Agentin und Guerilliera? Ist das der Stoff, aus dem die Geschichte Helden formt? Tochter Tamara sei nicht allein das Produkt der Erziehung, behauptet die Mutter. Die Wurzeln ihrer Gesinnung und Bestimmung liegen in der 2. und 3. Generation. Die Mutter, Nadja Bunke, geborene Bieder, wächst in Odessa auf. In einem jüdischen Elternhaus. Aber ohne religiöse Bindung. Die Eltern sind Atheisten. Utopische Revolutionäre. Sie schwärmen vom einfachen Leben, sind Vegetarier. Sie rauchen und trinken nicht. Leben unverheiratet zusammen. Im zaristischen Russland eine Provokation. Der Vater nimmt aktiv an der Revolution teil. Und muss Russland später verlassen. Nach dem frühen Tod der Mutter sehen Nadja und ihre Schwester den Vater erst 1923 in Deutschland wieder. Der Vater, Erich Bunke, kommt aus einer deutschen Arbeiterfamilie. Er besteht 1923 in Berlin die Volksschullehrerprüfung. Und erwirbt einige Jahre später das Sportlehrerdiplom für Gymnasien. 1928 wird er Mitglied in der Kommunistischen Partei. 1932 lernen sich Nadja und Erich näher kennen. Sie ist seine Schülerin. Im faschistischen Deutschland schließen sich beide der Widerstandsgruppe Kurt Steffelbauer an. Eine Verhaftung droht. 1935 emigriert das noch unverheiratete Paar nach Argentinien. Sohn Olaf ist ein halbes Jahr alt. Am 19. November 1937 kommt Tochter Aide Tamara in Buenos Aires zur Welt. Das erste Ausweisfoto zeigt ein Mädchen mit ziemlich rundem Gesicht und langen blonden Zöpfen. Schleifen im Haar. Da muss Tamara 10 gewesen sein. Schülerin in der Cangallo-Schule, wo ihr Vater als Lehrer arbeitet. In der Freizeit organisiert Erich Bunke Sportveranstaltungen und leitet von 1937 bis 1952 die Exilgruppe Vorwärts. Emigrierte Sozialdemokraten und Kommunisten aus Deutschland und Österreich gehen bei den Bunkes ein und aus. Nur eine sozialistische Weltrevolution können die unterdrückten Klassen befreien. Die Kinder müssen ihren Eltern versprechen, mit niemandem über die Themen zu reden, über die zu Hause diskutiert wird. Niemand darf wissen, wie die Eltern denken. Tamara lernt sehr früh, dass es ein Leben hinter dem Leben geben kann. Ein Leben, das wertvoller ist als der äußere Schein. Ein Leben für die revolutionäre Utopie. Erklärt das die Leichtigkeit, mit der Tamara Bunke Jahre später ihre Identität wechselt? Die falschen Namen, unter denen sie als Aide Bidel González nach Prag reist? als Maria ihre Jagde Westeuropa erkundet und schließlich, als Laura Gutierrez Bauer die bolivianische Mission des Ernesto Che Guevara vorbereitet? Lebe der Bannerträger des Friedens und Fortschritts in der Welt, der beste Freund des deutschen Volkes, Josef Vissarionowitsch Stalin! Hurra! Tamara ist 14, als die Eltern 1952 beschließen, nach Europa zurückzukehren. In der Deutschen Demokratischen Republik wollen sie ein neues, ihr drittes Leben beginnen. Begeistert grüßen sie den großen Führer des Weltfriedens. Fotos zeigen Tamara mit Gitarre, Tamara mit Akkordeon, Tamara zwischen Fahnen marschierend, in der paramilitärisch wirkenden Kluft der Gesellschaft für Sport und Technik. Tamara am Schießstand. Zunächst leben die Bunkes bei Freunden in Babelsberg, dann ziehen sie nach Eisenhüttenstadt. Mutter Nadja soll die treibende Kraft gewesen sein. Sie wollte unbedingt hier nach Stalinstadt, wo sie ganz neu mit allen zusammen was schaffen können. Nicht da, wo es fertig ist. Das war Nadjas Wunsch und das hat sie auch durchgesetzt. Naja, das war so ein bisschen Goldgräberstimmung. Es entstanden Wohnungen, entstand neuer Komfort, also eine Wohnung mit Heizung, das hat die Stimmung geprägt. Es war wirklich eine Aufbruchstimmung. Wir wollen verändern. Die Erwachsenen machten mit, klug geworden durch den Krieg. Nie wieder Krieg, das war eben das Motto. Und unter dem wurde auch alles gemacht. Und da engagierte man sich, man will ein neues Leben aufbauen. Und Tamara? Ließ sie sich anstecken vom Aufbauelan der Erwachsenen? Mathematiklehrer Stefan erinnert sich. Was sie in der Schule tat, das war geprägt davon, dass sie lernen wollte und dass sie sich immer angestrengt hat, die Ziele zu erreichen. Hat ihre ganze Kindheit in einem anderen Land verlebt und hat ein ordentliches Abitur noch hingelegt. Das kann man nur einen Hut ziehen. 1952, Mitglied in der Gesellschaft für Sport und Technik. Sektion Schießen. Sie möchte damit ihre Ausdauer und Konzentration verbessern. Und wird 1954 Meister in der Frauenklasse. 1955, Eintritt in die FDJ. Im selben Jahr wird sie als Kandidat in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands aufgenommen. Zwei Jahre später ist sie vollwertiges Mitglied. Doch ihre Pläne, so bald wie möglich nach Argentinien zurückzukehren, stoßen bei den Genossen der Parteileitung auf heftige Kritik. Mutter Nadja rät ihrer Tochter zu einer klärenden schriftlichen Stellungnahme. Darin heißt es unter anderem: Ich wurde in der DDR zu einem marxistisch-leninistisch denkenden und handelnden Menschen erzogen. Darum war es für mich selbstverständlich, dass ich mein ganzes Leben, gleich in welchem Land und unter welchen Bedingungen, in den Reihen unserer marxistisch-leninistischen Partei kämpfen werde. Mein größter Wunsch ist es, in meine Heimat Argentinien zurückzukehren und dort meine ganze Kraft der Partei zur Verfügung zu stellen. Ich werde selbstverständlich nur mit Einwilligung der SED in meine Heimat zurückkehren. Ich habe Tamara ja dann auch noch in Berlin mehrmals an der Humboldt-Uni getroffen, weil wir zur gleichen Zeit ja mit dem Studium dort begonnen hatten, nach dem Abitur. Und es war immer ihr Wunsch nach wie vor, ja, nach Lateinamerika zu gehen. Und die kubanische Revolution war ihr Motiv, eine Möglichkeit. Zumal sie dann ja als Dolmetscher für ihre Wirtschaftsdelegation gearbeitet hat, unter der Leitung Che. Sie hat ja Che hier schon kennengelernt in der DDR. Das war im Dezember 1960. Da war Che Guevara Direktor der kubanischen Nationalbank und unterzeichnete in Ost-Berlin erste Handelsabkommen mit der DDR. Schon zu diesem Zeitpunkt soll Tamara Bunke für das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, gearbeitet haben. Ihre Kontakte zu Ausländern, für die sie als Mitarbeiterin des Außenhandelsministeriums dolmetschte, brachten wertvolle Informationen. Aktennotiz aus dem Bestand des MFS. Die B war als gesellschaftlicher Informant für den Genossen Mendel, HAA Römisch 3, registriert. Der Mendel gab noch zur Auskunft, dass die Bunke perspektivisch in Argentinien eingesetzt werden soll. Als Gegenleistung für ihre Spitzeldienste hatte man der Studentin offenbar die Genehmigung für eine Ausreise nach Argentinien zugesagt, wenn auch mit Auflagen. Aktennotiz aus dem Bestand des MFS vom 23. Juli 1962. Die Bunke erklärte grundsätzliche Einverständnis, mit uns zusammenzuarbeiten und eine ständige Verbindung mit uns auch von Argentinien aus zu halten. Das Ziel besteht darin, sie nach der Legalisierung in Argentinien nach den USA weiterzuschleusen. Mutter Nadja arbeitet 1960 für das Außenhandelsministerium. Sie dolmetscht beim Empfang, der für den kubanischen Notenbankchef gegeben wird. Tags darauf schickt der Zentralrat der FDJ eine Delegation von Berlin nach Leipzig, wo sich Che Guevara mit Studenten trifft. Tamara dolmetscht. Ob sie dem MFS offiziell Bericht erstatten musste, ist nicht bekannt. Aber Tamaras Führungsoffizier Günther Mennel gibt nach seiner Desertion in die Bundesrepublik zu Protokoll: Ich selbst habe Tamara Bunke auf Che Guevara angesetzt. Möglich ist das. Denn der sowjetische Geheimdienst soll von Beginn an ein großes Interesse am politisch unberechenbaren Kommandante Che Guevara gehabt haben. Und nicht nur an ihm. Man wollte sehr zeitig wissen, in welche Richtung es die jungen wilden Kämpfer auf Kuba trieb. Vielleicht in die Arme der Maoisten in Peking? Und da die Zusammenarbeit zwischen KGB und den Genossen bei der Stasi hervorragend funktioniert haben soll, wird der Geheimdienstmitarbeiter Mennel, vorausgesetzt man glaubt ihm, sicher nicht auf eigene Faust gehandelt haben. Wir wissen nicht, ob Tamara über ihr Treffen mit Landsmann Ernesto Guevara de la Serna offiziell berichten musste. Bekannt ist dagegen, dass sie den Eltern begeistert von der Konferenz in Leipzig erzählte. Worüber werden die beiden geredet haben, als man zum inoffiziellen Teil der Veranstaltung übergegangen war? Bestimmt nicht über das Wetter, aber ganz bestimmt über die kubanische Revolution. Die Compañeros haben mir erzählt, dass du unsere neue kubanische Hymne ins Deutsche übersetzt hast. Dafür danken wir dir. Ja, der Genosse Reinisch vom Kulturensemble der Uni hatte mich darum gebeten. Der Chor der Humboldt-Universität hat den Revolutionsmarsch inzwischen in der ganzen DDR bekannt gemacht. Du ahnst gar nicht, wie begeistert die Jugend bei uns von eurer Revolution ist. Das freut mich. Glaubst du, Kommandante, dass es auch in unserer Heimat Argentinien eine Revolution geben könnte? Natürlich. Die kubanische Revolution ist ein Beispiel für ganz Lateinamerika. Wir benötigen überall eine Landreform. Ob in Brasilien, Venezuela, Peru oder Argentinien. Und wir müssen überall die Industrien nationalisieren. Nur so werden die sozialen Unterschiede allmählich verschwinden. Aber das werden die Herrschenden in Argentinien und anderswo nicht zulassen. Nur der revolutionäre Kampf kann die Dinge ändern. Was machst du eigentlich, wenn du nicht mit Ausländern unterwegs bist? Ich studiere Romanistik. Du willst also Lehrerin werden? Weiß ich noch nicht. Vielleicht auch Revolutionärin? Das eine schließt das andere nicht aus. Die Welt braucht revolutionäre Lehrer. Vielleicht hast du Lust, zu uns nach Kuba zu kommen. Im Januar beginnt das Jahr der Alphabetisierung. Da können wir Frauen wie dich gut gebrauchen. Wir können die Ziele unserer Revolution nur verwirklichen, wenn alle, das gesamte Volk, lesen und schreiben kann. Und so weiter und so weiter. Ja, so könnte es gewesen sein, als die beiden zum ersten Mal miteinander sprachen. Und Che könnte Tamara in Erinnerung behalten haben, eine schlanke Studentin mit kastanienbraunem Haar, fröhlich, politisch engagiert, die Spanisch spricht mit argentinischem Akzent, genau wie er. Dieses erste Zusammentreffen mit Che steigerte ihre Bewunderung und Achtung, die sie für ihn, den Argentinier, Kommunisten, Partisanen, also einen Menschen mit hoher Intelligenz und großer Ausdruckskraft hegte. Erinnert sich Mutter Nadja in einem Buch. Erst viel später erkannten wir, welch große Bedeutung jenes Zusammentreffen mit Che gehabt hatte und was sie seinem Beispiel für ihr eigenes Leben und ihr späteres Wirken entnommen hatte. Einige Wochen nach dem Treffen mit Che Guevara wird Tamara in der neu eröffneten Handelsvertretung Kubas als Dolmetscherin angestellt. Bereits 4 Monate später sitzt sie im Flugzeug nach Havanna. Die Partei informiert sie nicht. Das führt später zum Aktenvermerk RF, republikflüchtig. Aus den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit, Bericht über Tamara Bunke vom 23. Juli 1962. Unmittelbar nach ihrer Ausreise erfolgte der Verrat von Mennel, sodass sie am 4.7.1961 von uns angeschrieben wurde mit der Aufforderung, Süd- oder Nordamerika nicht aufzusuchen und auf jeden Fall vorher Rücksprache mit uns zu nehmen. Seitdem besteht zur Bunke keinerlei Verbindung. Und sie selbst hat nach der Ausreise nichts von sich hören lassen. Es wurde bekannt, dass sie ihren Entschluss, nach Argentinien auszuwandern, angeblich aufgegeben habe. Sie beabsichtigt, in Kuba zu bleiben und auch die kubanische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Sie hat auch eine enge Verbindung zur kubanischen Sicherheit. Sie hat Erlaubnis, Milizuniformen zu tragen und macht ständig Gebrauch davon. Unterschrift Täger, Dienstgrad Major. Der erste Brief aus Havanna erreicht die Eltern Ende Mai 1961. Tamara ist begeistert von der Atmosphäre im Land, von der Schönheit der Stadt und von ihrer Arbeit in den unterschiedlichsten Organisationen. Wir wohnen in einem der zwei schönsten Hotels und ich habe ein Zimmer als Büro und daneben mit einer Verbindungstür eines für mich. An Schlafen ist natürlich nicht zu denken. 3 Stunden, 4 Stunden, 2 Stunden. Aber in 2 Tagen kannte ich schon alles und mich schon alle. Es ist übrigens eine Tatsache, dass es kaum noch Raubüberfälle, Liebesaffären mit Ermordung und so weiter gibt. Und fast alle sind bewaffnet. Es herrscht eine fantastische Disziplin, Selbstdisziplin. Und die Dinge werden fantastisch organisiert und vor allem schnell. Sie nimmt als Lehrerin an der Alphabetisierungskampagne teil. Sie arbeitet als Übersetzerin im Ministerium für Bildung. Und engagiert sich bei den jungen Rebellen. Sie arbeitet für die Propagandaabteilung der kubanischen Frauenföderation. Sie ist Organisatorin eines internationalen Studentenkongresses. Betätigt sich beim Komitee für Völkerfreundschaft als Dolmetscherin. Und beteiligt sich erfolgreich an Wettkämpfen im Sportschießen. Sie ist Mitglied an einem der Stadtteilkomitees zur Verteidigung der Revolution. Und sie nimmt an freiwilligen Arbeitseinsätzen teil, bei denen sie hin und wieder Che Guevara trifft. Maria Luisa Lafita erinnert sich an den Bau einer Schule im Stadtteil Berado. Wir teilten uns in 2 Brigaden. Ich gehörte zu Tamaras Brigade und der Kommandante Guevara gehörte zur anderen Brigade. Wir begannen sofort einen Wettbewerb. Tamara und Che forderten sich gegenseitig heraus, wer von ihnen besser und schneller arbeiten würde. Der Wettbewerb zwischen beiden Brigaden endete unentschieden. Der Kommandante hatte beobachtet, dass wir die Steine selbst schleppen mussten. Sofort half er uns, sonst hätte seine Brigade gewonnen. Nachher sang Tamara, begleitete sich selbst auf der Gitarre und sagte zum Kommandante Guevara mit ihrem natürlichen Lächeln: Jetzt glaube ich, wirst du nicht gegen mich gewinnen, Kommandante. Hatte sich da zwischen den beiden schon etwas angebahnt, was über Bewunderung und Wertschätzung hinausging? War Tamara in Che verliebt? Wollte sie auf sich aufmerksam machen? Vorstellbar ist es, denn Che war umschwärmt. Und das war ja auch ein Mann, für den man sich begeistern konnte, noch dazu als Frau. Ja? Da waren ja mehr Männer schon hingerissen. Erinnert sich der Schriftsteller Eberhard Panitz, der gemeinsam mit 2 anderen DDR-Autoren 1962 wochenlang mit Tamara Bunke durch Kuba reiste. Bei Treffen mit Che sei ihm nichts Besonderes aufgefallen. Vertraut aber sei der Umgang der beiden schon gewesen. Als wir dort waren, hat sie ihm Mate-Tee gebracht, den er liebte. Und sie hatte ja nun immer noch Beziehungen zu anderen argentinischen Freunden, weil sie ja in Argentinien gewesen war. Und sie kamen fast alle da auch zu ihr, wenn Argentinier nach Havanna kam. Da hatte sie schon also immer diese Treffen mit ihm. Aber das ist nur keine Liebesstory gewesen, sondern das war eine Geschichte gemeinsamen Kampfes, nicht? Und ich weiß nur, als wir dann uns verabschieden nach diesen 4 Monaten, war der Stolz bei ihr ganz groß. Sie war sowieso schon Angehörige der Miliz. Das war so eine, naja, Zivilverteidigung, kann man fast sagen. Und sie stand da auch Wache. Stolz, ein fester Bestandteil der Miliz zu sein. Pistole am Gürtel, Gewehr über der Schulter. Und in Uniform. So sah sich die junge Wahlkubanerin am liebsten. Liebe Companieritos, Mama und Papa. Bestimmt seid ihr wieder sehr beunruhigt. Aber ich kann euch nur ein ums andere Mal sagen, es gibt nichts Schöneres, als dort zu sein, wo es brennt. Wo der revolutionäre Kampf am härtesten ist. Viele möchten jetzt in Kuba sein und an der Verteidigung der kubanischen Revolution teilnehmen. Und ich habe dieses große Glück. Was die glückliche Tochter den Eltern verschweigt? Seit Ende März 1963 führt sie ein Doppelleben. Als Tamara hilft sie engagiert beim Aufbau Kubas. Als Tanja wird sie in der verbleibenden Zeit auf ihr zukünftiges Leben als Agentin vorbereitet. Im Auftrag Che Guevaras. Er selbst hat sie dem Geheimdienstchef als Mitarbeiterin für das geplante Kampfprojekt Bolivien vorgeschlagen. Davon weiß Tamara nichts, als sie mit der Ausbildung beginnt und im März 1964 mit glänzenden Beurteilungen abschließt. Bueno, los recuerdos de Tania son recuerdos muy profundos, muy íntimos. Zu den Ausbildern gehört der 3 Jahre ältere Ulises Estrada, ein sehr gut aussehender Mulatte aus dem Oriente. Schon bald ist er begeistert von Tamaras Disziplin und ihrer Willensstärke. Aber sie sei auch dickköpfig gewesen und hätte manchmal erst nach stundenlangen Diskussionen überzeugt werden können, dass sie Dinge falsch sah. Es habe jedoch auch Momente gegeben, in denen sie selbstkritisch und äußerst akribisch ihre Fehler analysiert habe. Und manchmal habe sie mit ihren Einwänden auch recht gehabt. Während meiner 30-jährigen Tätigkeit als Leiter der geheimdienstlichen Ausbildung habe ich noch nie eine Frau getroffen, die mit 27 Jahren so hoch motiviert war wie Tanja und derartig kompromisslos bereit, ihr Leben bei einem so gefährlichen Einsatz aufs Spiel zu setzen, schreibt José Gómez Abad alias Diosdado in seiner abschließenden Beurteilung. Ihr Engagement war außergewöhnlich. Über Sinn und Zweck des geplanten, gefährlichen Einsatzes klärt Industrieminister Che Guevara die junge Agentin persönlich auf. Compañera Tamara, du wirst nach Bolivien fahren und dort Beziehungen zur Bourgeoisie und zu militärischen Kreisen aufbauen. Wir benötigen Informationen über das, was politisch geplant wird. Und wir müssen etwas über die Präsenz des Militärs erfahren. Also wo sind welche Einheiten, in welcher Stärke positioniert? Wir möchten auch mehr über die Lebensbedingungen und die politischen Einstellungen der Bauern und Minenarbeiter wissen. Das heißt, du wirst ziemlich viel im Land unterwegs sein. Damit niemand wegen deiner Reisetätigkeit Verdacht schöpft, wirst du offiziell als Musikethnologin einreisen. Du sammelst Folklore aus den Anden. Einverstanden. Und wer kommt mit? Niemand. Und wie lange wird diese einsame Mission dauern? Es kommt darauf an. Unter Umständen ziemlich lange. Möglicherweise 1-2 Jahre. Niemand darf etwas über deine wahre Identität erfahren. Auch nicht die Genossen aus der Kommunistischen Partei. Du darfst auf gar keinen Fall mit Mario Monge fraternisieren. Auch nicht mit dem maoistischen Flügel. Misstrauen ist die wichtigste Waffe im Untergrund. Und was wird aus Argentinien? Oder glaubst du an eine friedliche Lösung? Das ist der nächste Schritt. Wie ich dir schon in Leipzig sagte, nur der revolutionäre Kampf wird die Dinge ändern. Die Oligarchen, ob in Peru, Venezuela oder Argentinien, werden die Macht niemals kampflos aus den Händen geben. Aber wir müssen erst gewisse Entwicklungen abwarten, ehe wir dort handeln. Er pensaba que la única forma de quitarle el poder a la burguesía era a través de la guerra revolucionaria. Er hat in der Tat gedacht, dass die einzige Form der Bourgeoisie, die Macht zu entreißen, der revolutionäre Kampf sei. Und dieser Kampf musste seiner Meinung nach von den Massen ausgehen. Allerdings brauchte man für die Initialzündung überzeugte Guerillakämpfer. Grundlage seiner Strategie war die Fokustheorie. Das heißt, in jedem lateinamerikanischen Land sollte der von den Guerillakämpfern gezündete Funke auf die Massen überspringen. Aber er sagte auch immer, es gibt keine 2 gleichen Kriege. Der Erfolg auf Kuba lässt sich nicht kopieren. Jeder Kampf hängt von den konkreten Umständen ab, die jeweils im Lande herrschen. Ulises Estrada, der als Geheimdienstmitarbeiter auch für Che Guevaras Sicherheit während der Kongo-Expedition zuständig war, wusste früh von Guevaras Traum, die Revolution auf das lateinamerikanische Festland zu exportieren. Che wollte nie auf Kuba bleiben. Er wollte immer nach Argentinien zurückkehren und dort das wiederholen, was er auf Kuba getan hatte. Er wartete nur auf einen geeigneten Moment. Zu den vorbereitenden Schritten gehörte 1963 die Installation der Guerilla von Jorge Massetti in Nordargentinien. Sie lief bei uns unter dem Namen Operation Sombra und die Einschleusung von Tanja in Bolivien. Die Guerilla von Massetti scheiterte leider schnell. Nur wenige Compañeros überlebten die Zusammenstöße mit der Armee. Auch Massetti kam ums Leben. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Für Che war das Ganze ein schweres Trauma, eine Obsession. Compañera Tamara, Pinheiro hat dir hoffentlich gesagt, dass dich niemand zu diesem Einsatz zwingt. Du kannst frei entscheiden, auch jetzt noch. Niemand nimmt dir übel, wenn du Nein sagst. Kommandante, ich fühle mich geehrt von deinem Vertrauen und ich verspreche dir, ich werde dieses Vertrauen niemals enttäuschen, solange ich lebe und atme. Pinheiro hat dir sicher auch gesagt, dass du bei diesem Einsatz dein Leben aufs Spiel setzt. Dafür gibt es nur eine Antwort, Kommandante. Socialismo o muerte. Venceremos. Für Ulysses Estrada sollte mit dem Abschied von Tanja ein schöner Traum früh enden. Während der Ausbildungszeit hatten sich beide ineinander verliebt. Heftig und ehrlich. Wir hatten eine Verabredung getroffen. Wir wollten das Resultat ihrer Mission abwarten und nach der Rückkehr heiraten. Sie kehrte nicht zurück, aber es gibt einen Brief an die Eltern, in dem sie erwähnt, dass es eines Tages kleine Mulatitos geben könnte. Und sie hat in diesem Brief über die wunderschöne Beziehung erzählt, die wir hatten. Havanna, 11. April 1964. So, nun zum anderen. Wenn man mir meinen Negrito bis zu meiner Rückkehr nicht wegschnappt, dann heirate ich. Ob es gleich Mulatitos gibt, weiß ich noch nicht. Ist aber gut möglich. Wie er aussieht? Schlank, groß, ziemlich dunkel, typisch kubanisch. Seid ihr einverstanden? Ach ja, ich habe ja das Wichtigste vergessen. Er ist sehr revolutionär und will eine Frau haben, die auch sehr revolutionär ist. Er wird euch bestimmt bald schreiben. Viele, viele Küsse. Eure Tamara. Zwei Tage später verlässt Tanja Kuba in Richtung Prag. Dort wird sie vom tschechischen Geheimdienst in einem einsam gelegenen Landhaus untergebracht. Tanja soll einige Monate unter fremden Namen mit fremder Identität durch Italien und Westdeutschland reisen. Dabei soll sie sich mit den Lebensbedingungen in den beiden kapitalistischen Ländern vertraut machen, mittelständische Familien kennenlernen. Tanja reist als argentinische Staatsbürgerin Marta Iriarte. Hellblond aufgetürmtes Haar, Handtasche über dem Arm, enge Keilhosen. Aber bereits nach 5 Wochen wird die Übung abgebrochen. Die Agentin spricht nicht gut genug Italienisch. Eine neue Legende heißt Laura Gutierrez Bauer. Mehr als 2 Monate lang soll sich Tanja in Prag damit beschäftigt haben, die Lebensgeschichte der Deutsch-Argentinierin bis ins kleinste Detail zu lernen. Dann geht sie erneut auf Reisen, diesmal nach West-Berlin, wo sie sich als Laura Gutierrez Bauer eine Zeit lang aufgehalten haben soll. Obwohl sie ihren Eltern einen Besuch angekündigt hat, muss sie auf ein Treffen verzichten. Es bleibt bei Telefonaten von einem Teil der Stadt in den anderen. Im Herbst 1964 gilt das Training in Europa als beendet. Kurz vor ihrer Abreise nach Lateinamerika schreibt die Agentin noch einmal an die auftraggebende Dienststelle in Havanna. Ulysses Estrada behauptet heute, der Brief sei für ihn bestimmt gewesen. Zuweilen denke ich, dass ich bald selbst meine Geschichte glaube. Und wenn jemand an mich herantritt und mir das Gegenteil sagt, werde ich ihn für verrückt halten. Ob ich mich einsam fühle? Ja, oft. In einem solchen Augenblick hilft mir am meisten, wenn ich ein wenig träume. Erinnern und träumen. Und einfach zur Wirklichkeit zurückkehre. An die Arbeit denke, an die Verantwortung. Ich hätte noch so viel zu schreiben, werde aber jetzt unterbrechen müssen. Es ist 6 Uhr morgens, das Morgengrauen eines traurigen und kalten Tages. Kalt und trostlos. Das macht die Sehnsucht noch größer, dort auf unserer kleinen Insel zu sein, wo alles mehr Farbe hat. Die Palmen, das Meer, der Mond, die tapferen Herzen ihrer Männer. Am 18. November 1964 reist Tamara Bunke als Laura Gutierrez Bauer in Bolivien ein. Im Pass die Fingerabdrücke einer anderen Person. Eine vorsorgliche Maßnahme. Bei Entdeckung wäre sie nur wegen des Besitzes eines falschen Passes verurteilt worden. Nicht wegen Fälschung. Zielstrebig erfüllt Agentin Tanja in den kommenden Wochen ihren Auftrag, Kontakte zur Bourgeoisie in La Paz zu knüpfen. Hilfreich sind Zufallsbekanntschaften. Bei einem Museumsbesuch lernt sie den Maler Moises Chile Barrientos kennen. Der macht sie bekannt mit Dr. Elena Fortun, Angestellte im Erziehungsministerium. Dr. Fortun setzt sich für die Aufnahme Lauras in das Komitee zur Erforschung der Folklore ein. Nicht ganz uneigennützig. Denn Laura verfügt über einen modernen Kassettenrekorder. Benötigt aber eine Bescheinigung von der argentinischen Botschaft, dass gegen die Tätigkeit im Komitee keine Einwände bestehen. Sekretär in der argentinischen Botschaft ist Ricardo Arce. Ein Schürzenjäger. Laura wird für den Diplomaten zum Objekt der Begierde. Sie flirtet heftig mit ihm. Bei einem Folklore-Festival für Diplomaten schleust Arce Laura als Gast ein. Sie lernt an diesem Abend wichtige Leute aus der Protokollabteilung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten kennen. Anna Henrich, eine Nachbarin, macht sie mit dem ultrarechten Journalisten Mario Quiroga Santa Cruz bekannt. Der besorgt ihr später eine Arbeitsbescheinigung, die sie braucht, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Ihren Lebensunterhalt verdient Tamara Bunke alias Laura Gutierrez als Deutschlehrerin. Insgesamt unterrichtet sie 8 Schüler, darunter auch 2 Söhne des bolivianischen Präsidenten René Barrientos. Besonders hilfreich ist der Kontakt zu Gonzalo López Muñoz, dem Chef der Informationsabteilung im Präsidentenpalast. Er ist ein guter Freund des Präsidenten und des Verteidigungsministers General Obando. Muñoz beschafft später Dokumente, die es ermöglichen, Che Guevara als Spezialisten für anthropologische Studien einreisen zu lassen. Da ist Laura schon Sekretärin im Presseamt der Regierung. Und hat Zugang zu allen wichtigen Verlautbarungen, Formularen und Stempeln, die sie benutzt haben soll, um kubanischen Guerilleros eine Arbeitserlaubnis zu beschaffen. Im Sommer 1965 informiert Laura ihre Auftraggeber über Heiratsabsichten. Der Ehemann, Mario Antonio Martinez Alvarez. 21 Jahre alt, Student der Elektrotechnik. Mit gleicher Post bittet sie ihre Vorgesetzten, ihrem Mann einen Studienplatz in einem sozialistischen Land zu besorgen. Wegen der größeren Bewegungsfreiheit. Im Sommer 1966 ändert sich die Lage. 2 weitere Mitarbeiter des kubanischen Geheimdienstes treffen in La Paz ein. Iván Montero alias Renan und José María Martínez Tamayo alias Papi. Tanja ist besonders über Papis Nähe erfreut. Sie kennt ihn aus der Ausbildungszeit. Beide haben ein herzliches Verhältnis. Der Kämpfer Benigno behauptet später, es sei mehr als nur Freundschaft gewesen. Aber persönliche Kontakte sind unerwünscht. Die von Guevara ausgegebene Devise lautet weiterhin: Lass Tanja aus allem heraus, was mit dem bewaffneten Kampf zu tun hat. Sie soll ihre guten Beziehungen zu Politik und Militär auf keinen Fall gefährden. Am 3. November 1966 reist der Kommandant der Che Guevara als Adolfo Mena in Bolivien ein. Unkenntlich selbst für die, die ihm nahestehen. Männer trägt eine Brille mit starken Gläsern. Unter dem Hut versteckt er eine Halbglatze. Die Form des Unterkiefers ist durch eine Prothese deformiert. Das Gesicht bartlos. Anzug und Krawatte, dezent, elegant. Er könnte ein Ministerialbeamter sein oder ein Wissenschaftler. Noch am gleichen Tag, vielleicht auch erst am 4. November, soll er sich mit Tanja getroffen haben, die ihm wichtige Dokumente besorgt hat, unter anderem aus dem Presseamt. Ich konnte Gonzalo López Muñoz überreden, für Adolfo Mena ein Empfehlungsschreiben auszustellen. Zeig her. Don Adolfo Mena ist Sondergesandter der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, und benötigt Informationen für eine Studie über die wirtschaftliche und soziale Lage in den ländlichen Gebieten Boliviens. Ich bitte darum, dem Inhaber dieser Akkreditierung jegliche Kooperation, die ihm bei seinen Forschungsarbeiten nützlich sein könnten, zu gewähren. Gut gemacht, Companiera. Wie hast du das geschafft? Ich bin für López Muñoz mehr als nur eine Privatsekretärin. Wir verkehren inzwischen freundschaftlich. Seine Frau und ich mögen uns sehr. Die Kinder sind ganz verrückt nach mir. Ist das alles? Nein, es gibt noch ein weiteres Empfehlungsschreiben. Oh, von wem? Vom Leiter des Instituts für Kolonisation und Entwicklung der ländlichen Kommunen Boliviens steht was Ähnliches drin. Er bittet die zivilen und militärischen Behörden darum, dich bei deiner Datenerhebung zu unterstützen. Perfekto. Ich werde in Kürze mit Pombo, Pacho, Tuma und dem Bolivianer Jorge Biana Vasquez in Richtung Nancahuazú aufbrechen. Gibt es noch Fragen? Kommandante, du weißt, dass ich unzufrieden bin. Ich glaube, dass es falsch ist, mich nur für Spionagearbeiten einzusetzen. Ich könnte beim Aufbau der Guerilla gute Dienste leisten. Ich bin davon ausgegangen, dass du mich mit ins Camp nimmst. Auf gar keinen Fall. Du bist für uns zurzeit in der Stadt wichtiger. Ich will dich nicht kämpfend sehen. Was ist eigentlich aus deiner Ehe geworden? Diosdado sagte mir im Sommer, du hättest einen bolivianischen Studenten geheiratet. Stimmt. Ich wollte die bolivianische Staatsangehörigkeit. Habe ich inzwischen auch. Im Oktober wurden wir geschieden und Mariuccio studiert jetzt in Bulgarien. Loyo hat ihm den Studienplatz besorgt. Wer ist Loyo? Loyola Guzman. Sie ist in der Jugendorganisation der PCB für die Finanzen zuständig und gehört zum Netz der Stadtgeria. Nun nehmen die Dinge ihren Lauf, aber anders als von Che Guevara gewünscht. Tanja wird von José María Martínez Tamayo alias Papi in die direkte Untergrundarbeit einbezogen. Angeblich aus Personalmangel. Es soll nicht genügend zuverlässige Compañeros unter den Bolivianern gegeben haben, sagt er später. Tanja arbeitet im Presseamt der Regierung. Und erteilt weiter privaten Deutschunterricht. Auch ein Sohn des Generals Obando gehört inzwischen zu den Schülern. Sie fährt regelmäßig ins Landesinnere, um im Auftrag des Erziehungsministeriums Folklorestudien zu betreiben. Und versucht in La Paz den Kombattanten in der Stadt Guerilla konspirative Techniken zu vermitteln. Sie moderiert einmal wöchentlich eine Frauenfunksendung in Kamiri. Und nutzt die Chance, um verschlüsselte Mitteilungen an die ganz in der Nähe trainierende Guerilla abzusetzen. Manchmal transportiert sie Waffen bis Kamiri. Manchmal Männer. Verbindungsmann vor Ort ist der Bolivianer Coco Peredo, der auch die abgeschieden gelegene Finca Nancahuasu angemietet hat. Das Terrain soll jedoch keine Operations-, sondern nur Etappenbasis sein. Am 30. Dezember 1966 darf Tanja endlich mit ins Lager. Gemeinsam mit Papi begleitet sie den ersten Sekretär der Kommunistischen Partei Boliviens, Mario Monge. Der soll sich verbindlich äußern, ob er den bewaffneten Kampf auf bolivianischem Terrain befürwortet oder nicht. Harry Villegas alias Pombo, einer der wenigen Überlebenden der bolivianischen Mission, notiert später: Bei ihrer Ankunft im Guerilla-Camp sah Tanja triumphierend aus. Obwohl sie 8 oder 9 Kilometer gelaufen war, sah sie noch immer ziemlich gut aus. Sie schüttelte uns allen die Hand, umarmte uns und hüpfte vor Aufregung und spontaner Freude. Sie war umgeben von Compañeros, die sie fast alle kannte und die sie bei ihrer Ankunft in Bolivien mit Zuneigung und Freundlichkeit begrüßt hatte. Che widmete ihr viel Zeit und unterhielt sich zuerst mit ihr und dann mit Monge. Der Rest der Nacht wurde Silvester gefeiert und der Sieg der kubanischen Revolution. Wir redeten und feierten die ganze Nacht mit ihr. Sie war der eigentliche Mittelpunkt und brachte Leben in unsere Silvesterfeier. Bei Che hält sich die Fröhlichkeit am nächsten Tag in Grenzen. Er hat schwere Auseinandersetzungen mit Monge. Wird er Männer schicken, die sich am Kampf beteiligen? Monge stellt Bedingungen. Nur unter seiner politisch-militärischen Führung, solange auf bolivianischem Boden gekämpft wird. Darauf kann Guevara, der erfahrene Feldherr, sich nicht einlassen. Beginnt in dieser Phase der Verrat? Warum stellt sich Monge, aus Moskau kommend mit Zwischenstopp in Havanna, gegen Guevara? Er muss den Auftrag bekommen haben, den revolutionssüchtigen Che zu stoppen, eben weil die Sowjetunion keinen Kriegsschauplatz in Lateinamerika wollte. Und Blutsbruder Fidel Castro? Am ökonomischen UdSSR-Tropf hängend blieb sein Einfluss halbherzig. Die Geschichte brachte es an den Tag. Mit der Ankunft des französischen Linksintellektuellen Régis Debray in La Paz, ein guter Freund von Fidel Castro und Guevara, beginnt das letzte aufregende Kapitel im kurzen Leben der Tamara Bunke, alias Tanja, alias Laura Gutierrez Bauer. Debray soll Che im Basislager besuchen, um mit ihm über den Aufbau eines internationalen Solidaritätsnetzes zu sprechen. 2, 3 Vietnams sollen, so lautet die Botschaft Guevaras an die Welt, geschaffen werden. Wer wird sich für dieses Ziel einsetzen? Jean-Paul Sartre? Bertrand Russell? Die Reise de Prés steht unter keinem guten Stern. Es gab Pannen und Missverständnisse, die zu Verwirrung führten. Erinnert sich der Gesandte Fidel Castros. Der Mann, den ich treffen sollte, war nicht da. Ich irrte durch La Paz. Und schließlich wurde ich von jemandem, den ich nicht kannte, zu Tanja gebracht. Sie schlug vor, mich und den Argentinier Roberto Bustos in das Lager zu begleiten. Ciro Roberto Bustos, ein Maler aus Buenos Aires, war von Che Guevara zur gleichen Zeit ins Camp de Guerilleros bestellt worden. Er sollte als ehemaliger Teilnehmer an der Operation Sombra sämtliche zum Kampf bereiten linken Gruppen in Argentinien zusammenführen. Bustos erinnert sich. Die Art und Weise, wie sie unser Treffen in La Paz und vor allem die Reise nach Camiri organisierte, war, so habe ich das jedenfalls damals empfunden, unsicher, improvisiert und verantwortungslos. Sie sollte nicht wegfahren, sondern vor Ort als wichtige Verbindungsfrau zur Verfügung stehen. Ihre Aufgabe war es, sich in den politischen und militärischen Kreisen in La Paz zu bewegen. Debré erlebt sie nervös und hektisch. Er hat für die maskulin wirkende Tanja sowieso nicht sehr viel übrig. Auf der langen Busreise von La Paz über Sucre nach Camiri reden die drei kaum miteinander. Fragt man den Journalisten später, welchen Eindruck er von Tanja gehabt habe, zuckt er mit den Schultern. Ich habe den Menschen hinter der Aktivistin nie kennengelernt. Auf jeden Fall war sie eine Frau, die Ziele hatte, an die sie glaubte. Die Revolution war eine Sache, die gemacht werden musste. Warum? Diese Frage wurde nicht gestellt. Von niemandem der Beteiligten. Auch von mir nicht. Sie begleitete uns dann bis ins Lager. Auch das war nicht vorgesehen. Schreibt Bustos im Februar 2007 an die Autorin. Coco Peredo, der uns in Camiri abholte, wollte das verhindern, weil er bereits wusste, dass die Polizei vorhatte, die Finca zu durchsuchen. Es hatte Hinweise von Bauern gegeben. Er empfahl ihr, das Gebiet so schnell wie möglich zu verlassen. Aber sie widersprach und kam mit. Und in dieser Hektik macht die versierte Agentin einen Fehler. Sie parkt ihren Jeep nicht bei der Schwester von Loyo, der sie vertrauen kann, sondern am Hotel. Und sie lässt ein Adressbuch und andere Dokumente im Auto liegen. Tanja war intelligent und zweifelsfrei mutig. Machte aber auf mich den Eindruck, als handle es sich bei der ganzen Sache um eine fröhliche Spielerei, die wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Urteilt Ciro Bustos noch heute. Als er, Debré, Peredo und Tanja im Basislager Nancahuasu ankommen, ist Che nicht da. Er ist seit dem 1. Februar auf einem Erkundungsmarsch. Die Übung soll maximal 3 Wochen dauern. Nun beginnt die eigentliche Guerilla-Phase. Hatte er am 31. Januar in seinem Tagebuch notiert. Wir werden die Truppe erproben. Die Zeit wird uns zeigen, was sie leisten kann und was für Aussichten die bolivianische Revolution hat. Die Erprobung führt alle Beteiligten fast bis ans Ende ihrer Kräfte. Anders als geplant kommen sie erst am 20. März zurück. Von weit her taucht mit hartnäckiger Langsamkeit eine Prozession von heruntergekommenen Bettlern aus der Nacht auf. Endlich ist sie da, die Hauptgruppe. Sie sehen aus wie Schlafwandler, gehen im Gänsemarsch. Die Gewehrläufe waagerecht, die Gewehrriemen im rechten Winkel über der Schulter. Nehmen sie die ersten Lichtstrahlen auf und reflektieren sie. Che geht in der Mitte. Den Oberkörper fast aufrecht mit einem Rucksack, der seinen Kopf nach unten drückt. Das M1 Maschinengewehr in der Vertikalen, einen kaffeefarbenen Filzhut auf dem Kopf und am Kinn einen Bartansatz. Inzwischen gibt es Nachrichten, dass die beiden am 14. März aus dem Lager geflohenen Deserteure nahezu alles verraten haben. Bei ihrer Gefangennahme erzählen sie von einem Franzosen, von einer Frau unter den Männern, von dem Ziegelsteinbau mit dem Wellblechdach und von dem Auto, das die Frau, die von allen Tanja genannt wurde, in Camiri geparkt hat. Nur über den Anführer der Truppe können sie nichts sagen. Der sei nicht da gewesen. Aber es könne sich durchaus um Che Guevara handeln. Am 23. März kommt es zum ersten Gefecht mit der bolivianischen Armee. Am 27. März der Schock. Tanjas Jeep ist entdeckt worden. Notiz- und Adressbücher haben die Polizei nach La Paz geführt. In die Wohnung von Laura Gutierrez Bauer. Die Bourgeoisie ist sprachlos. Die nette, intelligente und fleißige Laura, eine Guerillera? Kommandante Guevara verarbeitet das Desaster schweigend. 3 Tage zieht er sich in den Wald zurück und schreibt ins Tagebuch: Damit gehen 2 Jahre guter und geduldiger Arbeit verloren. Und Debré notiert: Im restlichen Lager eine schrecklich angespannte Atmosphäre. Reibereien, Sticheleien, Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Diskussionen über taktische und strategische Fragen. Dazu die allgemeine Erschöpfung, der Hunger, der fehlende Schlaf und die ständige Bedrohung durch den Urwald. Wie wird der Kommandante Tanja nach den Tagen der Meditation gegenübergetreten sein? Tanja, die nun verbrannt war als Agentin, für die es kein Zurück mehr gab. Vielleicht hat er sie zum Bach zitiert, wie Benigno es beobachtet haben will. Oder er hat beim Schach Grundsätzliches erörtert. Ja, auch das berichtet der Kubaner Benigno 30 Jahre später. Sie haben zusammen Schach gespielt. Immer dann, wenn Tanja sich mit einem anderen Mann befasste, immer dann habe er sie zu einer Partie Schach herausgefordert. Seiner Meinung nach sei Che in Tanja verliebt gewesen. So etwas spüre man als Mann. Sie sei abends auch immer sehr lange in seiner Nähe gewesen. Beim Lampenschein hätten sie gelesen oder geredet. Meine Enttäuschung ist fundamental, Tanja. Du hattest den Befehl, in der Stadt zu bleiben. Es tut mir alles so leid, Che. Aber auf diese Weise kann ich jetzt endlich dabei sein. Es war doch ein Akt weiblicher Idiotie, das Auto an einem so unsicheren Ort stehen zu lassen. Und die Sache mit den Dokumenten, unvorstellbar, deine Konzentrationsschwäche in dieser heiklen Situation. Ich gebe zu, dass mich der Transport von Bustos und Debré ziemlich durcheinander gebracht hat. Es war alles ein bisschen viel. Jetzt aber bin ich hier und ich möchte endlich ein Gewehr. Ohne Waffe fühle ich mich ausgeschlossen. Ich möchte gemeinsam mit dir und den anderen kämpfen. Du kennst meine Einstellung. Ich sehe dich lieber Knöpfe annähen als mit der Waffe. Außerdem brauchen wir dich dringend als Informationsanalystin. Und morgen musst du deine Stempelsammlung aktivieren. Debré braucht einen neuen Pass. Du bist nicht fair. Ich schieße besser als die rekrutierten Bolivianer, das weißt du genau. Wofür bestrafst du mich? Dass ich eine Frau bin? Ob Tanja den großen Che mit ihren graugrünen Augen oder ihrer schmeichelnden Stimme überzeugt hat, wir wissen es nicht. Aber wir wissen von Pombo, dass Guevara der Guerillera Tanja in den letzten Märztagen des Jahres 1967 ein M1-Maschinengewehr überreicht haben soll. Wir glauben, dass das einer der wichtigsten Momente für Tanja war. Endlich behandelte er sie wie eine gleichberechtigte Compañera. Am 17. April beschließt Guevara, die Truppe zu teilen. Das Zentralkommando, angeführt von ihm, soll Debré und Bustos aus dem Krisengebiet herausbringen. Die Nachhut, zu der die Kranken und einige unzuverlässige Bolivianer gehören, von Che als Heuchler, Lügner und Diebe klassifiziert, soll mindestens 3 Tage lang auf die Rückkehr des Zentralkommandos warten. Eine folgenschwere Entscheidung. Die beiden Gruppen werden sich nie wiedersehen. Tanja, die zu diesem Zeitpunkt mit 39 Grad Fieber zu kämpfen hat, wird der Nachhut zugeteilt. Sie ist erkrankt. Sie hat peinigende Schmerzen im Unterleib. Offenbar eine Infektion. Die von El Negro, dem peruanischen Arzt, mit Tabletten bekämpft wird. Sie hat ständig geschwollene Beine. Und wundgescheuerte Füße. Dazu kommen Durchfall und Koliken. Bei Joaquin, der die 15-köpfige Gruppe führt, nehmen Anfälle von Verfolgungswahn zu. Bolivianer und Kubaner streiten sich häufig. Aber auch die Kubaner sind sich untereinander nicht grün. Und lassen ihren Frust häufig an Tanja aus. Einer soll sie sogar geohrfeigt haben. Aus Eifersucht. Tanja soll unter den Entbehrungen und Entwürdigungen gelitten haben. Hysterische Weinkrämpfe hätten sie manchmal geschüttelt, erinnert sich der Bolivianer Eusebio. Aber sie habe auch Mut bewiesen. Einmal ganz alleine mit einem Maschinengewehr Kaliber 30 das Camp gegen bolivianische Soldaten verteidigt. El problema en las primeras instancias. Zuerst gab es eine gewisse Feindseligkeit unsererseits gegenüber Tanja. Eines Tages desertierte Pepe und lief zum bolivianischen Heer über. Wir Bolivianer wurden dafür von Joaquin schwer kritisiert und es wurden uns die Gewehre weggenommen. Tanja war die Erste, die uns verteidigt hat. Sie sagte, Joaquin, du bist ungerecht. Ich schreibe alles auf und werde Ramon, so wurde Che genannt, über deine Fehleinschätzungen informieren, sobald wir uns wieder treffen. Und da beschlossen Braulio und Joaquin, uns die Gewehre wieder auszuhändigen. Und von diesem Moment an hatten wir gute Gespräche mit Tanja über politische und soziale Themen. Und sie erzählte von ihren Reisen. Und sie war es, die immer wieder unsere Moral stärkte. Die Bedingungen werden von Woche zu Woche unerträglich. Lange Märsche zehren an den Kräften. Die Ungewissheit über den Aufenthaltsort des Zentralkommandos steigert die Nervosität. Immer wieder desertieren Bolivianer, Im Juli auch Eusebio. Bei kleineren und größeren Gefechten kommt es zu Verlusten. Die Lebensmittelbeschaffung wird schwierig. Tanjas Wunden an den Füßen eitern. Zwei Kubaner sind schwer krank. Immer häufiger fallen Napalmbomben. Die bolivianische Armee hat die Gruppe offenbar im Visier. Am 31. August 1967 ist die Jagd zu Ende. Die Nachhut gerät in Vado del Yeso beim Überqueren des Rio Masicuri in einen Hinterhalt. Erst als die ersten drei das gegenüberliegende Flussufer erreicht hatten und alle anderen im Wasser waren, drückte ich ab und gab damit das Signal zum Angriff. Erinnert sich Hauptmann Vargas Salinas. Tanja wird von einer einzigen Kugel, die die Lunge durchbohrt, tödlich getroffen. Mit ihr fallen drei Kubaner und vier Bolivianer. El Negro kann zunächst fliehen, wird Tage später aber aufgegriffen und ermordet. Der Bolivianer Paco lässt sich geistesgegenwärtig ins Wasser fallen, wird entdeckt und gefangen genommen. Ihn braucht man zur Identifizierung der Leichen. Tanja ist nicht darunter. Erst 6 Tage später findet man ihren Leichnam am Ufer des Rio Grande, viele Kilometer entfernt. Der Rucksack auf ihrem Rücken hatte sich im Gebüsch verhakt. Der Soldat Salazar Villarroel, der die Tote aufs Ufer zieht, findet darin 3 belichtete Filme und ein Fläschchen Geheimtinte, eine Kamera, Pässe, ein Kurzbuch und, wasserdicht verpackt, einen unvollendeten Brief an die Mutter. Ich weiß nicht, was aus mir werden soll. Wahrscheinlich nichts. Ich versuche, mich daran zu erinnern, wie es ist, wenn man Courage hat. Ich bin ein Nichts. Ich bin nicht einmal mehr eine Frau. Kein Mädchen. Nur noch ein Kind. Erst am 2. September erfährt Che über das Radio von der Vernichtung der Nachhut. 5 Wochen später ist auch für ihn die bolivianische Mission beendet. Er wird am 8. Oktober gefangen genommen und am Sonntag, den 9. Oktober, in der Schule von La Higuera ermordet. Noch am gleichen Tag bringt ein Helikopter den Leichnam nach Valle Grande, wo er bei Nacht und Nebel in einem Massengrab verscharrt wird. 29 Jahre und 8 Monate wird es dauern, bis man Skelett und Schädel entdeckt. Seine letzte Ruhe findet Ernesto Guevara de la Serna in einer für ihn und alle in Bolivien gefallenen Guerilleros erbauten Gedenkstätte in Santa Clara auf Kuba. Seit 1998 ruhen dort auch die Überreste von Tanja. Zwar hatte man sie auf Drängen der weiblichen Bevölkerung von Valle Grande offiziell bestattet, dann aber wieder aus dem Grab entfernt und an anderem Ort neu begraben. Nichts sollte an die Märtyrer erinnern, die im Kampf für eine bessere Welt ihr Leben geopfert hatten. Die Bevölkerung in Valle Grande aber sprach schon sehr bald bewundernd und respektvoll von der Dame, die nach Bolivien kam, um für ihre Ideale zu sterben. Eine Erinnerung zurücklassen? Oder einfach gehen? Verwelkte Blumen in den Händen? Was bleibt? Ein Foto. Coverbild auf allen Tanja-Büchern. Tamara als Milizionärin in Kuba. Die Baskenmütze schräg auf dem schulterlangen Haar, ein weiches Gesicht, ein entschlossener Blick, eine hübsche junge Frau. Wird mein Name eines Tages ausgelöscht sein? Wird keine Spur von mir auf dieser Erde bleiben? Immer dort sein, wo es brennt. Das Leben der Agentin Tamara Bunke. Feature von Ursula Voss. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Jutta Hoffmann, Petra Kelling, Ariane Borbach, Thomas Huber, Daniel Minetti und Thomas Wolf. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit Radio Bremen 2007.